1. Dies ist die Offenbarung, die Badgerempfing. So spricht der Herr, der Gott, über Edom, wir haben ein Botschaft vom Herrn vernommen, und ein Botwort zu den Wolken gesandt, im Sae aufzufordern, erhebtuch, lasst uns gegen Edom in den Krieg ziehen. 2. Wallach, ICH wir ditchenter den Wolken klein machen, so dass du zutiefst verachtet wirst. 3. Dein Hochmut hat dich getorscht, obwohl du in Felscholen wohnst und deinen Sitz in der Hohest, denn du denkst in deinem Hasen, wer konnte mich Jemals zu Boden stürzen. 4. Selbst wenn du dich wie ein Adler hoch in die Lüfte erheben und dein Nest zwischen den Sternen bohren würdest, wird ICH dich von dort herb stürzen, spricht der Herr. 5. Wenn die Oder Nachtlit Rauber zu dir kamen, wieso warst du dann so stort? Werden Sae Dochner so viel Rauben, wie Sae benotigen? Und wenn Windsor in deinen Weinberg kamen, werden Sae nicht zu meindest ein Nachtlis überglassen. 6. Doch wie grundlich ist Isor Dirt sucht und sein verborgensten Schatzer Dirt Stobert werden? 7. All den Bundesgenossen haben dich bis zur Grenze begleitet, doch dein Freund haben dich betrogen und überwältigt, Diogenogen, die den Brotassen, haben dir heimlich fallen gestellt. 8. Wallach, und Genumtag, spricht der Herr, wird ICH die Weisen aus Edom und die Einsicht aus dem Gebirge Isors vernichten. 9. Dein Helden, the man, where den Versigen, so dass jeder Mann aus dem Gebirge Isors im Gemetzel ausgerottet word. 10. Wegen der Gewalttaten deinem Bruder Jacob wirst du mit Schande bedeckt und für immer vernichtet werden. 11. An dem Tag, als du tatenlos zusast, why fremde feinde Jacobs Reichtum wegschleppten, Ausländer in sein Tor eindrangen und das Los über Jerusalem warfen, verhieltest du dich wie einer von ihnen. 12. Freu dich nicht über das Unglück deines Bruders am Tag seines Missgeschicks, Gott dich nicht an den Juden am Tag ihres Untergangs und sprich nicht hochmütig am Tag ihrer Bedrängnis. 13. Dringe nicht in das Tor meines Volks einem Tag ihres Unglücks, Gott dich nicht an ihrem Lieden ihrem Unglückstag und greif nicht nach ihrem Besitzen ihrem Unglückstag. 14. Stell dich nicht an die Kreuzung, am sein Flutschling zu toten, und fand sein Entkommen in nicht ab am Tag der Bedrängnis. 15. Denn der Tag des Herrn ist nahe für all Volker, wie du gehandeltest, so wird dir geschehen, den Taten werden auf den Eigens Haupt zurückfallen. 16. Denn so wie auf meinem heiligen Berg getrunken hat, werden all Volker unaufhörlich trinken, sie werden trinken und verschlungen werden, als ob sie nie existiert hatten. 17. Doch auf dem Berg sein Word Rettung sein, und Word ein Heiliger und unantastbarer Ort sein, das Haus Jacob Word sein früher und besitzt du wieder in Besitz nehmen. 18. Das Haus Jacob Word zu einem Feuer und das Haus Joseph zu einer lodenden Flamme werden, waren das Haus Esau zu stoppeln Word, die sie ansunden und verzehren, so das vom Haus Esau nicht übrig bleibt, denn der Herr hat es gesprochen. 19. Die Bewohner des Sudlands werden das Gebirge Isors in Besitz nehmen, und die der Niederung das Philisterland. Sie werden auch das Gebiet Ephraims und Samarias erobern, waren Benjamin Gilead einnehmen Word. 20. Die Gefangenen Israeliten aus dieser Festung werden das Land der Kanaaniter bis nach Zarpath in Besitz nehmen, und die aus Jerusalem weggeführten, die sich in Sepharad befinden, werden die Städte des Sudlands erobern. 21. Retter werden auf den Berg Zion ziehen, über das Gebirge Isors zu richten, und die Herrschaft wird dem Herrn gehören.